Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 131 des Gabelbissen Podcast. In der heutigen Folge möchte ich euch mal etwas ziemlich Schnelles vorstellen, also ein Gericht, das man relativ schnell machen kann und das gleichzeitig auch noch ziemlich einfach ist. Ich habe mir anfänglich überlegt, ob ich das Ganze nicht irgendwie als so Gabelbissen Basic präsentieren soll, habe mich aber schlussendlich dann doch dagegen entschieden, weil man dieses Gericht, das ich euch eben vorstellen möchte, jetzt nicht als Basis für andere Sachen heranziehen kann, so wie es bei den anderen Basic-Folgen bis jetzt üblich war. Da hatten wir ja zum Beispiel Erdäpfelsalat. Und den kann ich ja wunderbar variieren. Das geht bei dem nicht. Darum gibt es für das Ganze eine eigenständige Folge und wir wollen es jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. So, jetzt habe ich lang geredet. Ihr wisst doch noch immer nicht, um was es geht. In der heutigen Folge möchte ich euch die Haché-Hörnchen etwas genauer vorstellen. Und im Spezielleren werden wir uns dann auch die Geschichte der Nudeln anschauen. Woher kommen die Nudeln eigentlich und wie ist es entstanden? Aber zuvor mal zu den Haché-Hörnchen. Ja, die Haché-Hörnchen sind was typisch Wienerisches. Das findet man halt hauptsächlich im Wiener Raum. Der Ursprung ist halt von hier. Und wie ich bereits erwähnt habe, ist es ein sehr, sehr schnelles Rezept. Also mit Nudeln kochen und allem drum und dran benötigt man für dieses Gericht, ich sage einmal maximal 30 Minuten. Es besteht aus faschierter Wurst oder Bratenresten, das ist das sogenannte Haché. Und im Grunde könnte man eigentlich sagen, ist das Gericht nichts anderes als eine Art Resteverwertung. Man könnte zwar meinen, naja, wenn da nicht mehr drinnen ist, das kann nicht so berühmt sein. Naja, das ist eigentlich schon sehr gut, finde ich, und sehr schmackhaft, weil das hängt ja mit der faschierten Wurst zusammen, die ich verwende. Ich habe hier nicht nur eine Sorte Wurst, ich habe hier verschiedene Sorten, beziehungsweise auch Braten. Und wenn ich das gemeinsam verschiere, dann habe ich ja generell eine wirklich wohlig gewürzte, fleischige Masse. Ich meine, okay, das Wort Masse klingt jetzt nicht gerade sehr appetitlich, aber ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Und vor allem, wenn man das Gericht zubereitet, das schmeckt dann nie gleich. Weil wenn ich es heute zum Beispiel mache, kann es sein, okay, dass ich halt vorwiegend Wienerwurst drinnen habe und eher wenig extra und ein bisschen Leberkäse. Beim nächsten Mal habe ich halt mehr Schweinebraten drin oder einen Kümmelbauch oder so. Dadurch habe ich wieder einen anderen Geschmack. Das Gericht selbst wird sehr, sehr gerne in Kantinen angeboten. Ich persönlich kann mich sehr, sehr gut auch noch an meine Schulzeit erinnern, so Schulsportwoche und Schulskiwoche. Da wurde das in den ganzen Jugendheimen auch gern angeboten. Klar, wenig Zutaten, geht recht schnell und schmeckt kinderreich in der Regel. Beziehungsweise, was ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, was es noch gegeben hat, zu meiner Bundesheerzeit, wo ich 8 Monate für den Staat Österreich dienen durfte, unter Anführungszeichen. Auch hier gilt natürlich das Gleiche für die Kantinen. Das Wort Haché, wo kommt denn das eigentlich her? Ha, manche von euch haben es vielleicht schon richtig vermutet, andere nicht. Das Ganze kommt aus dem Französischen und geht zurück auf das Wort Hacher. Und das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als Hacken. Weil es ist ja ähnlich wie beim Faschierten, es ist ja klein gehacktes Fleisch, was das Faschierte ja auch einmal war. Und Haché ist im Endeffekt was Ähnliches. Man, in gewissen Kreisen wird der Begriff Haché auch für Faschiertes verwendet, aber ganz streng genommen handelt es sich dabei eben, wie gesagt, um faschierte Wurst oder Bratenreste. Angeblich bekommt man es auch in Supermärkten, so hätte ich gelesen. Wäre mir persönlich aber noch nie aufgefallen, hätte ich dann noch nie gesehen. Beim Fleischhauer kann ich es mir schon ähnlich, also eher vorstellen, weil ja, da könnte es einem eigentlich frisch faschieren. Wurstreste hat man ja schnell und die werden auch teilweise gesondert angeboten. Die kann man auch kaufen, relativ günstig. Verwenden manche gerne als Hundefutter. Ja, würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und wenn es einem im Supermarkt oder beim Fleischer nicht verschieren will, dann nimmt man einfach die Wurstreste, also die Scherzeln von der Wurst, und verschiert sich das oder schneidet es einfach selber zu Hause. Also das ist relativ einfach dann, sag ich mal, zu bekommen und auch noch sehr, sehr kostengünstig, weil eben so Wurstreste in der Regel immer preiswert sind, als wenn ich die Wurst aufgeschnitten kaufe. Bei den Nudeln, da kommen auch ganz spezielle zum Einsatz, wie der Name schon vermuten lässt, genau die Hörnchennudeln. Und das ist eine spezielle österreichische Variante der, wie soll man mal sagen, Macaroni. Oder sagen wir so, sie ist Macaroni ähnlich. Also man kann sich das Ganze so vorstellen, also wie eine Macaroni, so ein Rödel halt, und nur halt ein bisschen kleiner und gebogen. Und im Gegensatz zu den italienischen Vorbildern oder zu den italienischen Nudeln, ist es ja bei den österreichischen Nudeln immer so, dass da ein Ei mit in den Nudelteig reinkommt. Also typische österreichische Nudelsorten würde die nie ohne Ei bekommen, das ist eigentlich immer Ei mit dabei. Da ich jetzt zum Gericht selbst nicht wirklich viel Historisches finden konnte, was auch wieder darauf zurückgeht, dass es ein sehr einfaches Gericht ist und vermutlich halt primär vom einfachen Bürgertum gekocht wurde, und das ist wie bei den bäuerlichen Gerichten, da gibt es halt nicht viele Aufzeichnungen, habe ich mir gedacht, dann schauen wir uns mal eine Zutat etwas genauer an, nämlich die Nudeln. Und da kann ich euch gleich vorweg sagen, das war sehr, sehr interessant, weil ich wusste nicht, dass die Nudel eine so lange Geschichte hat. Aber ich würde sagen, fangen wir mal von ganz von vorne an bei den Nudeln. Was genau sind denn eigentlich Nudeln? Ganz grob gesagt handelt es sich dabei um eine gegarte Speise aus Teig. Und das Ganze gehört zur Oberfamilie der Teigwaren. Und wie wir sie erkennen, Nudeln können verschiedenste Formen besitzen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Arten. Es gibt runde, es gibt welche, die eckig geschnitten sind, gedrehte, länglich, dick, dünn. Ja, zig Varianten. Und was bei der Nudel noch sein kann, es gibt unterschiedliche Teigzusammensetzungen. Wir kennen die italienischen Nudeln, die werden aus Hartweizengrieß und Wasser gemacht. Die österreichischen Nudeln ebenfalls aus Hartweizengrieß mit Ei. Es gibt aber dann auch noch andere Mehlvarianten oder Grießvarianten, die für die Nudeln herangezogen werden. Also da gibt es eben große Vielfalt auch hier. Der Begriff Nudel, den kennt die Menschheit so circa seit dem 16. Jahrhundert. Also von daher ist das Ganze bekannt. Und der Begriff, so hat man herausfinden können, geht auf das schlesische Knudel zurück. Und Knudel, dieses Wort, stammt wiederum von der Knödel ab. Und das finde ich ja besonders interessant, denn im deutschen Sprachraum deuten Wörter, die mit KN beginnen, immer auf etwas mit Knoten hin. Und da haben wir zum Beispiel die Knödel. Knödel kann ja auch ein Knoten sein. Und von daher vermutet man auch, dass eben die Nudel eine Verwandte der Knödel ist. Dass das irgendwie auf das auch zurückgeht. Es gibt aber auch noch eine zweite Theorie, wo der Name herkommen könnte, würde auch ebenfalls in diese Kerbe gehen. Und zwar vermutet man den Ursprung nicht im Schlesischen, sondern im Latein, nämlich vom Nodulus. Und das bedeutet ebenfalls Knoten. Meines Erachtens sind beide Wortherführungen, die wir hier haben, plausibel. Klingt für mich beides logisch. Ich nehme an, es wird eine Mischung aus beiden sein, dass vielleicht in manchen Gebieten die Nudel eben vom Nodulus kommt und im anderen von der Knudel. Kann man heutzutage nur mal schwer sagen. Wir wissen jetzt mal, woher der Begriff in etwa kommt in unserem deutschen Sprachgebrauch. Nur, wo kommt die Nudel eigentlich generell her? So richtig kann man sagen, gibt es eigentlich keine eindeutige Herkunft der Nudel. Man geht davon aus, also die Wissenschaft geht davon aus, dass die Nudel circa zur gleichen Zeit an unterschiedlichsten Orten, wie soll man sagen, erfunden wurde. Erste Hinweise zu Nudeln, zu dem Gericht Nudeln, die hat man in China gefunden. Und zwar bei Ausgrabungen am Gelben Fluss. Und zwar hat man da 4000 Jahre alte Nudelreste gefunden und das waren wahre Giganten, diese Nudeln. Denn man kann sich das Ganze so vorstellen wie Spaghetti, wie wir die heutzutage kennen, so von der Dicke her herum. Nur waren die nicht so unter Anführungszeichen kurz wie unsere Spaghetti, sondern die waren sage und schreibe einen Meter lang. Ja, das ist gewaltige Nudel. Und man war ja auch lange Zeit der Meinung, eben, man hat dann herausgefunden, dass eben die Chinesen das schon kannten, oder sagen wir so, die Asiaten. um es pauschaler zu sagen. Und man ist, wie gesagt, davon ausgegangen, dass Marco Polo im 13. Jahrhundert die Nudel aus Asien mitgebracht hat. War man lang der Meinung. Heute weiß man sie doch schon besser. Denn bereits in den Gräbern der Etrusker hat man Reste von Nudeln gefunden. Also geht man davon aus, dass auch die schon wussten, was Nudeln sind. Und die Etrusker sind ja durchaus schon älter als das 13. Jahrhundert. Genauso in der griechischen Antike gab es bereits Rezepte für Nudeln. Ja, und natürlich auch die Italiener. Wir wissen ja, Italiener werden gerne als das Land der Pasta schlechthin gesehen, was sie auch sind. Und auch die kannten die Nudeln schon wesentlich länger als das 13. Jahrhundert. In italienischen Gräbern zum Beispiel aus dem 4. Jahrhundert hat man bereits Abbildungen gefunden von Geräten zur Nudelteigherstellung. Da hat man zum Beispiel ein Nudelholz gesehen, oder deutet man das Nudelholz, oder ein Nudelbrett und lauter so Sachen, die man eben damals schon zur Nudelherstellung verwendet hat. Al-Idrisi, das war ein Reisender, berichtete in seinen Niederschriften im 11. Jahrhundert bereits von Nudeln auf Sizilien. Nur, wie kommt man eben auf das mit Marco Polo? Er hat Nudeln mitgebracht von seinen Reisen. Das ist richtig. Aber er hat sie nicht, wie soll man sagen, initial nach Europa gebracht, sodass man gesehen hat, okay, das ist die Nudel, mit der mache ich. Das wissen wir jetzt. Das haben wir gesehen, die Etrusker, die Griechen etc. kannten das schon alle. Man geht aber stark davon aus, dass Marco Polo dennoch sehr viel Einfluss darauf hatte, nämlich dürfte er den Fokus wieder sehr, sehr stark auf dieses Gericht, auf diese Beilage, wie auch immer, gelenkt haben und dadurch dürfte es dann immer mehr an Popularität gewonnen haben. Die Inder und Araber kennen auch die Nudeln und die verwenden das so seit 11. bzw. 12. Jahrhundert und die Araber waren es, die als erstes etwas ganz Spezielles bei den Nudeln herausgefunden haben oder angewendet haben. Nämlich die waren die ersten, die sie haltbar gemacht haben. Und wie haben sie das gemacht? Ganz einfach. Sie haben die Nudeln zum Trocknen auf so eine Art Wäscheleine aufgehängt. Und das war für sie eigentlich sehr hilfreich. Wir wissen ja, die Araber haben mit den Europäern Krieg geführt seinerzeit. Und naja, was ist wichtig beim Krieg? Natürlich der Proviant. Und mit dieser Möglichkeit hat man eben die Nudeln haltbar gemacht und so konnten die Araber eben das Ganze auf ihren Feldzügen in Europa mitnehmen. Und diese Technik des Nudeltrocknens brachten sie auch nach Sizilien. Und die Sizilianer haben eben dann durch die Besetzung der Araber gelernt, wie man Nudeln haltbarer machen kann. Übrigens, Sizilien ist ja aus europäischer Sicht quasi die Wiege der Nudeln. Von dort ausgehend, so kann man sagen, hat sie sich eigentlich in Europa dann so richtig verbreitet. Aus österreichischer Sicht finde ich es ja besonders interessant, dass manche typisch italienischen Nudelsorten nur über Umwege zu uns gefunden haben. Zum Beispiel die Macaroni. Die hat man früher für lange Zeit eigentlich sehr, sehr gern spanische Nudel genannt. Obwohl die eigentlich nicht typisch ist für das Land, hat man das eben so genannt. So vermutet man eben, dass die Macaroni irgendwie ihren Weg nach Spanien gefunden hat und dann ihren Weg nach Österreich. Ein bisschen ein Umweg, weil man bedenkt, dass Italien an Österreich grenzt, aber okay, das war halt so. Der älteste Nudelhersteller in Österreich wäre übrigens die Firma Finkensteiner und auch die hat italienische Wurzeln. Und zwar geht es auf eine italienische Familie zurück, die ursprünglich ihre Firma oder ihre Firma in Bozen gegründet hat. Und das Problem war aber dann, dass der Platz zu klein wurde und man musste dann relativ rasch übersiedeln und hat dann eben sein neues Domizil in Finkenstein am Farkassee gefunden. Dort hat man sich dann niedergelassen, die Firma aufgebaut erneut und man wurde relativ bald zum K&K Hoflieferanten erklärt. Und das war, wie ich euch ja schon in ein paar anderen Folgen erklärt habe, eine wirkliche Auszeichnung in Österreich. Erste kleinere Manufakturen gab es bereits im 18. Jahrhundert. Damals war der Genuss dieser Speise aber ausschließlich den Adeligen und Geistlichen vorbehalten. Und erst mit der Industrie, das war im 19. Jahrhundert, und auf diese Zeit geht auch die Finkensteiner Nudelfirma zurück, wurde die Nudel langsam Alltagsgericht in Österreich. Und vielleicht noch eine kleine Info am Rande, bevor wir zum Rezept kommen. In Italien kennt man heutzutage sage und schreibe über 400, ja, ihr habt richtig gehört, verschiedene Nudelsorten. Und wer das Ganze gerne mal anschauen möchte, der muss nach Ponte Tassio, weil dort gibt es nämlich das Spaghetti-Museum und da ist, so konnte ich herausfinden, angeblich jede einzelne Nudel, die es so gibt, ausgestellt. Also wenn ich wirklich mal in die Gegend kommen sollte, da kann ich euch versprechen, das werde ich mal anschauen und da werde ich dann vielleicht im Rahmen des Gabelbissen oder auch meines zweiten Podcasts, dem Sprechkröstl, drüber berichten. Gut, dann würde ich sagen, nach der Theorie kommen wir wie immer zum Rezept der heutigen Folge und was liegt näher, als dass wir heute Haché-Hörnchen machen werden. Und für 4 Portionen benötigen wir 300 Gramm Hörnchen, Trockengewicht wohlgemerkt, in vielen Rezepten wird gern das Nassgewicht der Nudel angegeben, bei unserem Rezept das Trockengewicht, das heißt die Nudeln werden ungekocht abgewogen. Weiters benötigen wir 500 Gramm Haché. Wenn ihr es nicht bekommt bzw. nicht selber machen wollt, könnt ihr auch alternativ gerne gemischtes, verschiertes verwenden. Wenn ihr das macht, gebe ich euch aber gleich den Tipp, das Verschierte müsst ihr dann schön kräftig würzen, weil ja eben verschierte Wurst und Bratenreste ja schon einen kräftigen Geschmack mit abgeben. Von daher würde ich, wenn ihr Verschiertes nehmt, empfehlen, würzt das wirklich schön kräftig. Weiters benötigen wir eine Zwiebel, 125 ml Rinderbrühe, alternativ könnt ihr aber auch gerne Gemüse- oder Hühnerbrühe verwenden, das ist an euch überlassen, oder wer es nobel möchte, kann auch gerne auf einen Fond zurückgreifen. Weiters getrockneten und gerebelten Majoran, etwas Öl, Salz und Pfeffer. Im ersten Schritt müssen wir die Nudeln in Salzwasser schön bissfest kochen. Nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz, am besten auf die Packungsanweisung schauen, da steht sie oben, wie lang die Nudeln in etwa brauchen. Die Zwischenzeit kann man nutzen, um die Zwiebel zu schälen und schön fein zu schneiden. Danach wird die Pfanne erhitzt und etwas Öl hineingegeben. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Ich sag mal so ein, zwei Esslöffel sollten es dann schon sein. In dem Öl werden dann die Zwiebeln zunächst einmal glasig gedünstet. Und wenn wir das haben, kommt das Haché bzw. das Verschierte hinzu und das Ganze wird angebraten. Und es ist kein Problem, wenn Haché oder Verschiertes Farbe bekommen, weil die Röstaromen eben vom Fleisch, das wollen wir durchaus gern bei diesem Gericht haben. Und sieht auch ehrlich gesagt schön aus, wenn das so ein bisschen so schön bräunlich ist, als wenn man da so ein graues Verschiertes drin hat oder auch wenn die Wurst so leicht angraut. Also da überhaupt kein Problem, wenn unser Fleisch Farbe nimmt. Wenn wir das Ganze dann haben, nehmen wir die Brühe und löschen das Ganze mal ab und danach würzen wir das mit dem Majoran, Salz und Pfeffer. Majoran braucht man nicht sparen, zumindest ich mache es nicht, weil ich liebe ihn ja, wie ihr wisst, und da gebe ich gern durchaus ein bisschen mehr hinein. Die Brühe lassen wir dann mal gut auf die Hälfte reduzieren, schön einreduzieren lassen, soll aber wie gesagt die Hälfte drinnen bleiben. Und wenn wir das haben, heben wir die gegarten Nudeln unter, schwenken das kurz durch, rühren das schon durch, damit das schön vermischt ist und dann schmecken wir es nochmal erneut ab. Majoran in dem Fall bräuchtet ihr nicht mehr, da will ich dann einfach das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ja, und dann kann es auch schon serviert werden. Idealerweise würde ich sagen mit einem grünen Salat dazu. Teilweise wird es aber auch gerne mit Krautsalat serviert, beziehungsweise habe ich auch gelesen, essen da manche Erdäpfelsalat dazu oder, das verstehe ich schon gar nicht, Haché-Hörnchen wird als Beilage zu einem Fleischgericht gegessen. Ja, man, da ist ja schon alles drin, aber gut, Geschmäcker sind verschieden und ja, jeder isst halt gern so auf seine Art und Weise. Traditionell oder typisch wienerisch wird das Ganze, wie gesagt, halt mit Salat serviert werden. Also ihr seht, ein wunderbar einfaches Rezept, das man relativ schnell zubereiten kann. Wenn man einen harten Arbeitstag gehabt hat, geht rucki zuck, man muss nicht viel machen. Ein bisschen was schneiden, Nudeln kochen, zusammenmischen, abrühren, tipptopp fertig. Man hat ein einfaches, aber trotzdem wohlschmeckendes Gericht. Und wer jetzt Majoran nicht so mag, ja, der kann das gern auch durch Petersilie ersetzen oder Thymian oder was er halt gern so für ein Kraut mag. Überhaupt kein Problem bei dem Gericht. Gut, bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, hätte ich dann noch eine Kleinigkeit. Und zwar etwas in, wie soll ich sagen, eigener Sache. Und zwar möchte ich euch eine kleine Werbejingle einspielen. Und zwar für den Clash of Clans Clan, wo ich selber mitspiele, die Kai Piranhas. Ja, aber bevor ich jetzt lang drum herum rede, spiele ich euch mal kurz den Clip an. Du spielst gerne Clash of Clans. Du bist auf der Suche nach einem neuen Clan. Dann bewirb dich jetzt bei den Kai Piranhas. Finde uns in-game unter dem Kürzel Raute 20829QQY. Weitere Informationen unter kaipiranhas.planet-kai.de. Wir warten auf dich. Also wenn ihr dieses Spiel spielt, seid ihr natürlich bei uns, bei den Kai Piranhas, herzlich willkommen. Ich verlinke euch das Ganze nochmal, die Website des Clans in den Shownotes, da könnt ihr euch das dann nochmal genauer anschauen. Ja, sollte es von eurer Seite aus Fragen zu den Hashi-Hörnchen geben oder wenn ihr noch was ein bisschen genauer wissen wollt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Ich helfe euch natürlich gerne weiter, beziehungsweise gebe auch gerne Auskunft, wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt. Dann sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss, Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.